meine deutsche Jugend. Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ungeheures hat sich seitdem in Deutschland vollzogen. Vor 12 Monaten hat der Kampf um die Macht uns schon den Erfolg geschenkt. Seitdem hat unsere Bewegung, deren junge Garde ihr heute seid und deren Träger ihr einst sein werdet, eine Position nach der anderen in diesem Staate in Besitz genommen und damit dem deutschen Volke gegeben. Ihr selbst seid in der gleichen Zeit von einer schon damals großen Organisation zur größten Jugendbewegung, zur größten Jugendorganisation der Welt gewachsen. Wir wissen, es wird nicht im Völkerleben geschenkt. Alles muss erkämpft und erobert werden. Nicht wird man eins sein eigen nehmen, was man nicht vorher gelernt, sich selbst anerzogen hat. Und wir möchten nun, dass ihr deutsche Jungens und deutsche Mädchen in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen, was wir von Deutschland sehen möchten. Wir wollen ein Volk sein und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen und ihr dürft ihn euch schon nicht das groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen und ihr müsst euch schon dafür erziehen in einer Organisation. Wir wollen einst, dass dieses Volk dann treu ist und ihr müsst diese Treue lernen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist und ihr müsst friedfertig sein. Wir wollen, dass dieses Volk dereinst wieder erleben wird und ihr müsst euch schon in jüngsten Jahren zu diesem Begriff der Ehre bekennen. Alles, was wir vom Deutschland der Zukunft fordern, das, Jungen und Mädchen, verlangen wir von euch. Das müsst ihr üben, müsst ihr damit der Zukunft geben. Denn was wir auch heute schaffen und was wir tun, wir werden vergehen, aber in euch wird Deutschland weiterleben. Und wenn von uns nichts mehr übrig sein wird, dann werden wir die Fahne, die wir einst aus dem Nichts hochgezogen haben, in euren Fäusten halten müssen. Und ihr müsst daher feststehen auf dem Boden eurer Erde und müsst stark sein, auf dass euch diese Fahne nie entzündet. Und dann mag nach euch wieder Generation um Generation kommen und ihr werdet dann ein Recht haben, von ihnen dasselbe zu fordern. Werdet dann von einer kommenden Jugend selbst wieder verlangen können, dass sie so sei, wie ihr gewesen seid. Und dann blick auf euch, auf Deutschland mit Stolz. Und allen geht das Herz über vor Freude, wenn wir euch sehen. Und wenn wir in euch das bunte Pfand erblicken können, dass unsere Arbeit nicht umsonst gewesen ist, sondern dass sie Frucht bringen wird für unser Volk, dann erfasst uns alle das stolze Glück, in euch die Vollendung unserer Arbeit sehen zu können und damit das Bewusstsein, dass die Millionen im großen Kriege, die zahlreichen Kameraden unter uns nicht umsonst ihr Opfer für Deutschland gebracht haben, dass aus dem allen am Ende doch entsteht wieder ein einmütiges, freies, stolzes, ehrliebendes Volk. Und ich weiß, das kann nicht anders sein, denn ihr seid Fleisch von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in eurem jungen Gehirn brennt derselbe Geist, der uns beherrscht. Ihr könnt nicht anders sein als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegen durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an. Und wir wissen, vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland.